Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are still in verse 7. Wir sind immer noch bei Vers 7. The reason why love continually pours out of us because we are loved by God. And his very nature is love. Der Grund, warum die Liebe weiterhin aus uns herausfließt, ist, weil wir von Gott geliebt werden und sein Wesen Liebe ist. Once you understand that his nature is love, you stop asking so many questions. Wenn du einmal verstanden hast, dass sein Wesen Liebe ist, hörst du auf, gewisse Fragen zu stellen. Why did God do this? Why did God do the other? Wie zum Beispiel, warum hat Gott dies getan? Warum hat er das getan? It was C.S. Lewis who said, C.S. Lewis hat gesagt, if the doctrine of the goodness of God and the inerrancy of Scripture contradict each other, or seemingly contradict each other, then the doctrine of the goodness of God must be upheld. Wenn die Lehre von der Güte Gottes und die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift einander widersprechen oder scheinbar widersprechen, dann muss die Lehre von der Güte Gottes aufrechterhalten werden. And I agree. Ich stimme dem zu. God is love and that is settled and that must never change. Gott ist Liebe, das steht fest und das ändert sich nie. Once you see that God is love, you will also understand that he doesn't do anything out of any other motive. Sobald du erkannt hast, dass Gott Liebe ist, wirst du auch verstehen, dass er nichts aus anderen Motiven als aus Liebe tut. See, even when God does things that seemingly don't seem right to us, it's still motivated by love. Selbst wenn Gott Dinge tut, die uns nicht richtig erscheinen, ist sein Motiv immer noch Liebe. Think about Hebrews chapter 12. Denke an Hebräer 12. Him whom God loves, he disciplines. Wenn Gott liebt, den züchtigt er. And religion has distorted and says, see, God is mad at you, so he's gonna beat you. Die Religion hat das verdreht und sagt, Gott ist böse auf dich, also schlägt er dich. No, he won't. Nein, das macht er nicht. A God of love only disciplines motivated by love. Ein Gott der Liebe diszipliniert nur aus Liebe. But so many of us, we have been disciplined motivated by the anger of our parents or they have lost their patience with us. Aber so viele von uns wurden aus dem Zorn unserer Eltern herausgezüchtigt oder weil sie die Geduld mit uns verloren haben. Now we think that God does the same thing. Nun denken wir, dass Gott dasselbe macht. But of course God does not. Aber das macht er natürlich nicht. Because his nature is love. Denn sein Wesen ist Liebe. Look how the Apostle John finishes this sentence. Schau, wie der Apostel Johannes diesen Vers abschließt. Everyone who loves is fathered by God and experiences an intimate knowledge of him. Jeder, der liebt, hat Gott zum Vater und erfährt eine intime Kenntnis seiner Person. Now, the original Greek, it says that everyone who loves is born of God or generated by God. Im griechischen Original heißt es, dass jeder, der liebt, von Gott geboren oder von Gott gezeugt ist. But I do understand that it can also have the idea of creating the children. Aber ich verstehe, dass es auch die Vorstellung der Erschaffung von Kindern vermitteln kann. So I like what the Passion says here. Mir gefällt, was die Passion-Übersetzung hier sagt. That if we truly love, wenn wir wirklich lieben, that shows that we have been fathered by God, we've been raised by God, we've been taught by God. Zeigt dies, dass wir Gott zum Vater haben, von Gott erzogen und von Gott gelehrt werden. I dare to say it is impossible. Ich wage zu behaupten, dass es unmöglich ist, to be a true child of God that is taught by God and doesn't love. Ein wahres Kind Gottes zu sein, das von Gott gelehrt wird, ohne zu lieben. And I'll tell you why. Und ich sage dir auch warum. What do you think is the first thing a God of love teaches his children to do? Was glaubst du ist das erste, was ein Gott der Liebe seinen Kindern beibringt? Of course, to receive his love and to give the love. Natürlich, seine Liebe zu empfangen und sie weiterzugeben. And that's the whole message of the Epistle of John. Das ist die ganze Botschaft des Johannesbriefs. You are loved, therefore let the love pour out. Du bist geliebt, also lass diese Liebe aus dir herausströmen. And when you love, this is actually the evidence that God is really your father and he's raised you. Und wenn du liebst, ist das der Beweis dafür, dass Gott wirklich dein Vater ist und dich großgezogen hat. And look what he says next. Schau, was Johannes als nächstes sagt. And he experiences an intimate knowledge of him. Und erfährt eine intime Kenntnis von ihm. My dear friend. Mein lieber Freund. So many Christians over the years have asked me this question. So viele Christen haben mich im Laufe der Jahre gefragt. How can I also have an intimate relationship with God? Wie kann ich auch eine intime Beziehung zu Gott haben? If you understand what John says here, wenn du verstehst, was Johannes hier sagt, then if you want to have an intimate relationship with God, und du eine intime Beziehung zu Gott haben willst, and now you replace the word God for love, because God is love, dann ersetze das Wort ihn, das für Gott steht, durch Liebe, denn Gott ist Liebe. The more you receive God's love and the more you give away God's love, the more you will become intimate with him. The more you will express his nature. Denn je mehr du Gottes Liebe empfängst und weitergibst, desto intimer wird die Beziehung zu ihm und desto mehr wirst du sein Wesen zum Ausdruck bringen. I love to study the biographies or autobiographies of men who've really made a great difference in this world. Ich liebe es, Biografien und Autobiografien von Menschen zu studieren, die in dieser Welt wirklich einen großen Unterschied gemacht haben. Especially in the Christian world. Besonders in der christlichen Welt. And there was a man who was an American preacher. He lived in the last century. And he was very greatly used by God. Es gab einen amerikanischen Prediger. Er lebte im letzten Jahrhundert und wurde von Gott sehr stark gebraucht. He said that the Lord told him. Er sagte, dass der Herr zu ihm sagte. That the only thing I want you to care about from now on in your Christian life is to just abide in me and I'm love. Das Einzige, worum du dich von nun an in deinem christlichen Leben kümmern sollst, ist, einfach in mir zu bleiben und ich bin die Liebe. So, this man did nothing else the rest of his Christian life where he put his main focus on. Also fokussierte sich dieser Mann für den Rest seines christlichen Lebens auf nichts anderes als darauf. But by simply enjoy the love of God and give the love of God every day wherever he went. Gottes Liebe zu genießen und sie jeden Tag weiterzugeben, wo immer er hinging. This is a fruitful and a successful Christian life. Das ist ein fruchtbares und erfolgreiches christliches Leben. The more you love, John says, the more you will experience this intimate knowledge of God. Johannes sagt, je mehr du liebst, desto mehr wirst du diese intime Kenntnis von Gott erleben. So you want to have intimacy with God? Willst du also Intimität mit Gott? You have to invest time into being loved. Dann musst du Zeit investieren, geliebt zu werden. Well, maybe I need to rephrase that. Vielleicht sollte ich das anders formulieren. You need to take time to experience his love for you, because you already are loved. Du musst dir Zeit nehmen, um seine Liebe zu dir zu erfahren, zu erleben, denn du bist bereits geliebt. And then you also need to take time every day to let this love overflow. Dann musst du dir auch jeden Tag Zeit nehmen, um diese Liebe überfließen zu lassen. And the more you do this, the more you will have intimacy with God, who is love. Je mehr du das praktizierst, desto mehr Intimität wirst du mit Gott haben, der Liebe ist. You see how simple it is? Merkst du, wie einfach das ist? We think intimacy has to do with spending hours at night praying and reading the Bible. Wir denken, dass Intimität etwas damit zu tun hat, dass man nachts stundenlang betet und in der Bibel liest. No, there's nothing wrong with praying and reading the Bible at night. Es ist nichts falsch daran, nachts zu beten und in der Bibel zu lesen. But you can read the Bible and pray all night. If you don't walk in love, you're not going to have intimacy with God. Aber du kannst die ganze Nacht in der Bibel lesen und beten. Wenn du nicht in der Liebe wandelst, wirst du keine Intimität mit Gott erleben. You're just going to have a religious relationship. Du wirst nur eine religiöse Beziehung haben. See you tomorrow. Bis morgen.